Andacht am 31.08.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten mit Reinhard und Matthäus. Wir beantworten jetzt abwechselnd eure Fragen und ich werde die schwierigsten Fragen an Matthäus weitergeben. Erste Frage. Ich war 6 Monate schwanger, die Schwangerschaft verlief normal. Als ich eine Spritze in meinen Bauch bekam, starb das Kind. Das macht mich schier verrückt. Warum hat Gott mein Kind nicht bewahrt? Das ist nicht schwer zu beantworten, aber es ist eine sehr sensible Frage, weil es mit einem Schicksal zu tun hat. Die Antwort von Matthäus. Zunächst. Wir können die Verantwortung nicht auf Gott schieben. Die ganze Menschheitsgeschichte hindurch sehen wir, dass wir selbst die Folgen unseres Handelns und unserer Entscheidungen tragen müssen. Leider schieben wir die Schuld häufig auf den Teufel oder auf Gott. Ich möchte, dass ihr versteht, dass Gott nicht die Verantwortung trägt für all das, was auf der Erde geschieht. Außerdem möchte ich betonen, dass auch bei medizinischen Eingriffen nicht Gott die Verantwortung trägt, sondern wir selbst. Es tut mir leid, dass du dein Kind verloren hast. Aber Gott hat dabei keine Schuld. Du trägst die Verantwortung für das, was du medizinisch mit dir machen lässt. Wenn du Auto fährst und du fährst schnell und bist nicht angeschnallt, wenn du dann einen Unfall baust, dann kannst du nicht Gott die Schuld geben für den Unfall. Wenn du Folgen aus diesem Unfall erleidest, ist nicht Gott schuld. Du hast riskiert, einen Unfall zu bauen und verletzt zu werden. Selbst wenn du Heilung erleben solltest, nach diesem Unfall wirst du bestimmt eine andere Einstellung haben. Für dich bedeutet das, du kannst wieder schwanger werden und ein Baby bekommen. Aber lerne aus den Konsequenzen, die du erlitten hast, und handle anders. Nächste Frage. Wann kommt dein Buch über das Herz auf den Markt? Reinhard? Das ist rasch beantwortet. Das Buch wird Ende November veröffentlicht. Nächste Frage. Wie kann ich in meiner Identität wachsen? Reinhards Antwort. Ich sage 2 Dinge. Erstens, dein Herz muss über seine wahre Identität belehrt werden. Zweitens, dein Herz bekommt seinen Input aus 2 Quellen. Aus deinen natürlichen Sinnen und aus deinem Geist. Was geschieht? Dein Geist weiß, wer du in Jesus Christus bist. Du hast die gleiche Identität wie Jesus. Aber dein Herz weiß das nicht, weil wir zumeist mehr auf das hören, was über die natürlichen Sinne auf uns einströmt, als über den Geist. Deshalb glauben wir, was uns andere Menschen über unsere Identität signalisieren. Ob du Erfolg hast oder nicht, ärztliche Diagnosen oder was dein Pastor dir erzählt hat. Meist erhalten wir diese Informationen über die natürlichen Sinne. Das muss aufhören. Deshalb kümmere dich nicht um das, was jemand dir sagt, wer du bist. Schau auf das, was am Kreuz geschehen ist. Alles, was die Bibel dir sagt, wer du bist in Christus, das ist deine Identität. Danke dem Herrn dafür und denke die ganze Zeit darüber nach. Überzeuge dein Herz. Dann wirst du in deiner Identität wachsen. Ich sehe keinen anderen Weg. Du musst dich auf das konzentrieren, wer du in Christus bist. Es gibt einen natürlichen Reinhard und einen wahren Reinhard, eine neue Schöpfung in Christus. Außerhalb von Jesus habe ich eine schreckliche Identität. Aber in Christus habe ich eine wundervolle Identität. Nächste Frage. Der Lohn und das Hochzeitskleid, ist das das Gleiche? Antwort von Matthäus. Nein, der Lohn ist das, was Gott seinen Dienern gibt. Das Hochzeitskleid liegt in unserer Verantwortung. Der Kontext in Offenbarung 19 sagt, die Werke der Gerechtigkeit. Wenn ich mich also dem Heiligen Geist in mir unterwerfe und tue, was er mir aufzeigt, das ist das Nähen meines Hochzeitskleids. Ich bin dafür verantwortlich, mich dem Heiligen Geist zu unterwerfen. Der Lohn ist das, was der Herr mir gibt. Reinhard fügt hinzu, der Lohn ist, was Jesus mir gibt. Das Hochzeitskleid ist, was ich Jesus gebe. Ich mache mich schön für ihn. Nächste Frage. Warum wird in manchen Gemeinden mehr über Dämonen als über Jesus geredet? Antwort von Reinhard. Ich werde das nicht im Detail beantworten, sondern kurz. Kümmert euch nicht um die Dämonen, sondern um Jesus. Nächste Frage. Der nehmende Glaube ist Glauben, Denken und Handeln. Was ist Handeln? Antwort von Reinhard. Du musst verstehen, was Jakobus sagt. Glaube ohne Werke ist tot. Er schreibt das so klar, dass Martin Luther den Jakobusbrief dafür hasste. Er wollte den Brief aus der Bibel herausnehmen, denn Jakobus schreibt, dass Abraham durch seine Werke und nicht durch den Glauben gerecht war. In Jakobus 2,18 steht, du zeigst mir deinen Glauben ohne Werke, ich zeige dir meinen Glauben durch meine Werke. Wer also dankt, glaubt und deklariert, aber nie handelt, die Wahrheit ist, so jemand lebt nicht im wahren Glauben. Denn der Glaube wird immer durch das Handeln in dem, was ich glaube, leben. Ein Beispiel. Ich war gerade in Amerika. Ich lief am Strand entlang. Mein Ziel war, 10 Kilometer weit zu laufen. Ich war seit 2 Monaten nicht mehr gelaufen. Ich war bei etwa 8 Kilometer, mein Knie knickte ein. Es tat sehr weh. Der natürliche Weg wäre gewesen, langsam heimgehen, Eis aufs Knie. Ich danke Jesus, dass ich geheilt bin. Es war, als steckte ein Messer im Knie. Aber ich lief weiter. Reinhard, das ist dumm. Nein, es ist Glaube. Glaube, der nicht in dem handelt, was er glaubt, ist kein Glaube. Nach einer Minute war der Schmerz vorbei. Ich lief meine 10 Kilometer. Noch ein Beispiel. Gott sagte, du sollst in dieses Land als Missionar gehen. Aber dann tust du nichts. Du wartest, bis jede Tür geöffnet ist, bis das Geld da ist und so weiter. Das ist kein Glaube. Glaube sagt, ich packe meine Koffer, ich verkaufe mein Haus, ich gehe. Wahrer Glaube muss sich immer im Handeln ausdrücken. Das verstehen viele Menschen nicht. Nächste Frage. Woher kommt Krankheit? Aus einer Sünde? Ist sie vom Teufel? Oder eine Strafe von Gott? Meine Frau hat Krebs, sie ist sehr krank, alles steht Kopf. Antwort von Matthäus. Ich kann dir nicht sagen, warum deine Frau Krebs hat, aber ich weiß, dass es nicht von Gott ist. Warum? Gott ist verantwortlich dafür, dass uns Heilung in Jesus bereits vorbereitet ist. Wenn Gott dir jetzt die Krankheit gäbe, würde er sich widersprechen in dem, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Kann es vom Teufel oder durch Sünde sein? Ehrlich, das ist nicht wichtig. Im Johannesevangelium heilt Jesus eine Person, die blind war. Seine Jünger fragen, warum der Mann blind ist. Aus seiner oder durch die Sünde seiner Eltern? Jesus antwortet, weder noch. Die Herrlichkeit Gottes soll sich manifestieren. Wenn du denkst, es ist eine Sünde, bekenne sie. Wenn du denkst, es ist Satan, schmeiß ihn raus. Und noch einmal, ich sagte nicht, dass Gott dir den Krebs gab, damit seine Herrlichkeit groß werde. Aber der Krebs ist eine Möglichkeit, dass Gottes Herrlichkeit offenbar wird. Nächste Frage. Manche Leute fragen, wie man prophezeien soll. Antwort von Reinhard. Das kann ich nicht in ein paar Minuten sagen. Ich werbe nicht gern für meine Bücher, aber in meinem Buch über Prophetie ist das alles beschrieben. Nächste Frage. Stimmt es, dass Gott mich gerecht gemacht hat, damit er mich vollkommen lieben kann? Antwort von Reinhard. Nein. Gott hat dich nicht gerecht gemacht, damit er dich vollkommen lieben kann. Er machte dich gerecht in Christus, weil er dich vollkommen liebt. Sonst würde Gott ja niemanden lieben, der noch nicht durch Jesus gerecht gemacht wurde. Gott liebt jeden Menschen absolut und unendlich. Ich glaube, dass wir die ganze Ewigkeit lang nicht vollständig begreifen werden, wie groß Gottes Liebe und Güte ist. Römer 5,8 beschreibt, wie groß die Liebe Gottes für uns ist. Sein Sohn starb für uns, als wir noch Sünder waren. Nächste Frage. Was denkst du über Menschen, die gut handeln, aber Spiritualität ablehnen? Antwort von Matthäus. Vielleicht geht es hier um Menschen, die jegliches Eingreifen ablehnen, weil sie denken, es hängt alles von uns selbst ab. Dann sage ich, das glaube ich nicht. Die Kraft Gottes wirkt immer kraftvoll durch uns. Nächste Frage. Wie erhalte ich das Geschenk der Heilung? Antwort von Matthäus. Du musst glauben, dass der Heilige Geist in allem wirkt in dir. In 1. Korinther 12 steht, dass uns die Gabe der Heilung gegeben ist. Schaut in Vers 4 bis 6. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber es ist immer derselbe Geist, der in allen handelt. Es gibt verschiedene Dienste, aber es ist derselbe Herr. Gott arbeitet auf verschiedene Weise, aber es ist derselbe Gott, der alles bewirkt. Jede Gabe des Geistes muss geglaubt werden, zum Beispiel Prophetie. Ich glaube, dass ich die Stimme Gottes höre, deshalb kann ich diese Botschaft weitergeben. Aber wenn ich nicht rede, glaube ich nicht, dass der Heilige Geist durch mich fließt. Wir müssen also immer glauben, dass der Heilige Geist in uns arbeitet. Wir können nur in dem laufen, was wir glauben. Wenn du darin fließen willst, musst du es glauben und danach handeln. Wenn du glaubst, dass der Herr Kranke heilt, geh und bete für die Kranken. Es ist der gleiche Geist in euch. Nächste Frage. Ich möchte geheilt werden. Hilf mir. Antwort von Reinhard. Du musst über Jesaja 53 nachdenken und meditieren. Das ist das Erste. Schau, es ist in der Vergangenheit geschrieben. Er wurde durchbohrt durch unsere Sünde. Er wurde für unsere Schwachheit geschlagen, in seinen Striemen sind wir geheilt. Wir sind in ihm total geheilt. Du musst im Herzen verstehen, dass Krankheit nie der Wille Gottes für uns ist. Du darfst den Geist der Krankheit zurückweisen. Dann schaue und lies gründlich, wie Jesus mit all den Kranken umging, die zu ihm kamen. Genauso ist es heute. Es ist Zeit für die Kirche zu verstehen, in welcher Zeit wir leben und was dran ist. Das ist der einzige Weg, wie Christen leben sollen. Wir müssen Krankheit immer zurückweisen. Nächste Frage. Warum gibt es böse Menschen auf der Erde und ihnen geschieht nichts? Antwort von Matthäus. Das Problem ist, dass wir denken, unser Leben bezieht sich nur auf unser Erdenleben hier. Wenn eine böse Person hier auf Erden nichts Böses erlebt, denken wir, Gott sei ungerecht. Denn wir rechnen damit, dass die Gerechtigkeit Gottes mit einer irdischen Strafe zu tun hat. Wir leben nicht für diese Erde, wir leben für die Ewigkeit. Das ändert unsere Perspektive über das, was hier auf der Erde geschieht. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Warum freuten sich die Apostel, als sie geschlagen wurden? Weil sie die Ewigkeit im Blick hatten und wussten, dass Gottes Herrlichkeit gezeigt wurde. Aus ihrer Perspektive heraus waren sie gerettet. Aber sie sahen auch die anderen Menschen, die ewig verdammt waren. Deshalb hatten sie Mitgefühl mit den Bösen. Oft befinden wir uns wie im Gefängnis hier. Wir denken, Gott sei ungerecht, weil wir leiden, während der Böse nicht leidet. Aber wir sind ewige Wesen. Auf uns wartet eine wunderbare Herrlichkeit. Deshalb müssen wir die Botschaft an alle weitergeben, damit sie gerettet werden können. Und noch etwas. Oftmals urteilen wir darüber, was gut und was böse ist. Wir können darüber nicht urteilen. Vergesst das nicht. Nächste Frage. Wie kann ich meine religiösen und undankbaren Eltern ehren? Ich habe sie verlassen, weil sie mich immer manipulieren wollen. Antwort von Reinhard. Eine wichtige Frage. Erst einmal, die Eltern ehren heißt nicht, ein Leben lang die Befehle der Eltern zu befolgen. Ich muss sie ehren als diejenigen, die mir auf Erden Leben gegeben haben. Aber ich muss nicht mit allem übereinstimmen, was sie sagen oder tun. Das ist nicht Unehre. Ich unterhielt mich kürzlich mit einem Freund. Er hat eine Firma mit seinem Vater und seinem Bruder. Der Vater manipuliert sehr. Er hat die Firma schon einmal ruiniert. Die Jungs haben sie wieder aufgebaut. Nun will der Vater wieder manipulieren. Der Freund sagte zu mir, wir könnten die Firma wieder verlieren. Wir haben Verantwortung für 150 Angestellte. Jeder in der Firma stimmt den Söhnen zu. Aber der Sohn hat Angst, den Vater nicht zu ehren. Ich sagte, du musst verstehen, dass niemand Autorität hat, wenn sie ihm nicht gegeben ist. Deinem Vater gehört ein Teil der Firma. Aber für dich als Christ ist Gott deine Autorität. Du bist erwachsen, dein Vater hat keine Autorität mehr über dich. Schau ihm in die Augen, sag ihm, dass du ihn liebst und sag ihm, dass du diese Entscheidungen nicht treffen wirst. Wenn du nicht für deine Überzeugung einstehst, wirst du bitter. Deshalb sag deinem Vater klar und deutlich, du wirst mich nicht mehr manipulieren, ich ehre dich als meinen Vater, aber ich komme nicht mehr, wenn du nur manipulierst. Dann hast du ein reines Herz. Nächste Frage. Meine Schulden schütteln mich. Wie kann ich an Gottes Güte für mich glauben und im Wohlstand leben? Antwort von Matthäus. Ich muss daran denken, dass der Glaube immer mit dem korreliert, was ich lebe. Viele Menschen handeln und denken, dass sie es aus Glauben tun. Aber sie handeln nur und glauben nicht. Zum Beispiel: Ich glaube, dass Gott mir einen Job gibt. Ich warte auf offene Türen. Ich glaube, dass ich Geld habe. Deshalb gebe ich das Geld aus. Die Meinung ist, dass wir damit doch einen Schritt des Glaubens tun. Doch das ist nicht wahr. Das ist das Gegenteil von Glauben. Denn der Gedanke von Wohlstand darf nicht aus uns kommen, er muss von Gott kommen. Das Problem ist also, dass wir mit Wohlstand umgehen, wie die Welt damit umgeht. Ein großes Haus, ein tolles Auto und so weiter. Da ist die Frage, was halten wir für Wohlstand? Wie handeln Christen im Wohlstand? Erstens, sie machen keine Schulden. Wenn ich an Gott glaube, brauche ich keine Schulden. Ich kaufe nichts auf Kredit, ich mache keine Schulden bei der Bank oder bei meinen Eltern. Zweitens, ich nehme den finanziellen Stand, in dem ich bin, an. Ich passe meine Rechnungen an. Wenn am Ende des Monats kein Geld mehr da ist, muss ich irgendwo kürzer treten. Ich kann meinen Lebensstandard verkleinern, weil ich im Wohlstand lebe. Drittens, ich arbeite intensiver und setze mehr Anstrengung in die Arbeit als alle anderen, weil ich im Wohlstand lebe. Denn ich arbeite nicht umsonst. So steht es in 1. Korinther 4. Nächste Frage. Meine Frau hat mich betrogen. Mir geht es miserabel. Ich kann das nicht vergessen. Ich weiß nicht weiter. Antwort von Reinhard. Mein Herz bricht für diese Person. Ich kann nur ahnen, was du durchlebst. Ich möchte ehrlich sein. Ich glaube, nur Ehrlichkeit hilft dir weiter. Und ich kann dir nur eine allgemeine Antwort geben. Du musst vergeben, auch wenn es schwer ist. Du zerstörst dich sonst selbst. Wenn du denkst, du bist die Person, die ein Problem hat, ist das falsch. Deine Frau hat ein Problem, denn sie wird durch Sünde zerstört. Bitte Gott, dir zu zeigen, wie du mit ganzem Herzen vergeben kannst. Lass dich von ihm lehren. Er hat dir deine Sünden vergeben. Vergeben bedeutet, nichts mehr gegen die andere Person haben. Gott hat nichts mehr gegen dich. Genauso musst du auch handeln. Auch wenn du Vergebung nicht verdienst hast, ich vergebe, weil ich ebenfalls Gnade von Gott erfahren habe. Dann kannst du schauen, ob eure Beziehung wiederhergestellt werden kann. Wenn deine Frau mit diesem anderen Mann leben will, okay. Ich glaube nicht an eine Wiederherstellung von Ehe um jeden Preis. Gott hat jedem von uns die eigene Entscheidung gelassen. Öffne deine Hände und lass sie gehen. Viele Gemeinden wollen eine Ehe um jeden Preis erhalten. Meiner Meinung nach ist das falsch. Das sagt die Bibel nicht. 1. Korinther 7 sagt, wenn einer gehen will, lass ihn gehen. Wir sind zum Frieden gerufen. Wenn ihr euch neu finden wollt, bitte. Wenn die Frau sich entscheidet, mit dem anderen Mann zu leben, lass sie gehen. Gott zwingt uns nie in eine Gemeinschaft. Vergib, schau, wo du Falsches getan hast. Übernimm Verantwortung für dein Handeln, ohne deinem Partner die Schuld zu geben. Ihr tragt beide Verantwortung für eure Ehe. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir zeigt, wo du kein guter Ehemann warst. Dann handle.